Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Mit Susanne Führer und zu Gast ist heute der große Historiker Saul Friedländer. Er lebt in den USA, ist jetzt aber in Berlin, um seine Autobiografie vorzustellen. Wohin die Erinnerung führt, heißt sie. Mal sehen, wohin uns heute hier Ihre Erinnerung führen, Herr Friedländer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Und wohin wird die Erinnerung jetzt führen, meinen Sie? Erstmal dachte ich nach Berlin oder nach Deutschland, weil ich annehme, dass ja nicht nur für Sie, auch für viele andere Menschen, das immer noch ganz besondere Orte sind. Schließlich war es ja Deutschland, es waren Deutsche, die sich die Vernichtung der europäischen Juden zum Ziel gesetzt hatten. Sie sind ihren Mördern entkommen. Auch darum geht es in Ihrer Autobiografie, Ihre Eltern nicht. Und Sie sind jetzt ja nicht zum ersten Mal hier. Sie waren schon viele Male. Viele Male. In Deutschland, in Berlin. Ja, und wie Sie sehen, komme ich gern zurück. Ich habe ja auch eine Tochter hier und Enkelkinder. Also ich habe schon gute Gründe, zurück nach Berlin zu kommen. Es war mir nicht immer angenehm, wie Sie wissen, wie Sie verstehen. Aber jetzt ist es fast normal für mich, hierher zu kommen. Saul Friedländer, unser Gast in der kommenden Stunde. Sie hören die Sendung im Gespräch heute mit dem Historiker Saul Friedländer, dem Autor des Standardwerks »Das Dritte Reich und die Juden«. Herr Friedländer, gerade ist ja Ihre neue Autobiografie erschienen, wohin die Erinnerung führt, wie gesagt. Die haben Sie auf Englisch geschrieben. Nun haben Sie knapp 40 Jahre zuvor schon mal eine Autobiografie geschrieben, vor allem über Ihre Kindheit. Die heißt »Wenn die Erinnerung kommt« und die haben Sie auf Französisch geschrieben damals. Geboren wurden Sie aber in Prag, in der Tschechoslowakischen Republik, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, wie Sie selbst schreiben, nämlich 4 Monate vor der Machtergreifung Hitlers. Und wie kommt es nun, dass wir uns hier auf Deutsch unterhalten können? Ja, eigentlich waren Deutsch und Tschechisch meine erste Sprachen. Merkwürdigerweise, aber die Juden in Prag waren deutscher Kulturkreis hieß es. Wie Franz Kafka. Wie Franz Kafka. Und Deutsch war die Hauptsprache für diese Gruppe jedenfalls. Also meine Mutter sprach mit mir Tschechisch, absichtlich nehme ich an. Aber sie selbst und ihre Familie, die Glasers, wohnten eigentlich im Sudetenland. Also wirklich nur Deutsch überall dort. Mein Vater war aus Prag, aber ganz deutscher Kultur, so dass Deutsch meine Anfangssprache, ich würde fast sagen Muttersprache, aber es war es wirklich nicht. Als der Krieg anfing und wir nach Frankreich flüchteten, dann bin ich schnell Französisch geworden. Also meine Hauptsprache ist Französisch und Hebräisch heutzutage. Und Englisch. Entschuldigen Sie. 3 Hauptsprachen. Ja. Chapeau. Also, März 1939 wurde die Tschechoslowakei besetzt von NS-Deutschland. Ihre Eltern sind mit Ihnen, Sie waren ja ein kleiner Junge, nach Frankreich geflohen. Erst nach Paris, dann wurde Paris besetzt, dann weiter in die unbesetzte Zone. Genau, nach Neuilly-les-Bains, ein ganz kleines Ort, ein Kurort. Aber die Kuristen kamen nicht mehr und die Juden besetzten alle Hotels und Pensions und so. Die Stadt war von vielen ausländischen Juden bewohnt und da waren wir in eine heterogene Gruppe. Nun kam der Sommer 1942 und die Razzias, die erst in der besetzten Zone anfingen, erweiterten sich an die sogenannte unbesetzte Zone. Und die französische Regierung gab den Deutschen die Anweisung, nicht erst die französischen Juden, erst die ausländischen Juden, ausländische, die eigentlich alle jetzt apatrid waren, also staatenlos. Staatenlos, genau. Und wir als Ex-Tscheche waren staatenlos. Und so fing es an. Ich kam erst in ein jüdisches Heim. Das war der erste Irrtum. In derselben Nacht kam die Polizei, die französische Polizei, und nahm alle Kinder, die über 10 waren. Ich war 9 3/4, sagen wir. Also wirklich sehr nah daran. Aber am nächsten Tag brachte man mich zurück zu meinen Eltern, die selbstverständlich jetzt nicht wussten, was nur mit mir, weil sie wollten in die Schweiz, über die Grenze, aber dachten, dass für mich ein Kind es zu gefährlich und auch zu schwierig war, so über das Gebirge und so weiter und auch auf der Grenze. Mit der Hilfe von katholischen Freunden wurde ich in einen katholischen Internat und dann zum Katholiker. Sie beschreiben in Ihrer Autobiografie so eine herzzerreißende Szene. Sie sind in diesem katholischen Internat, Sie sind unglücklich und einsam und hauen ab und gehen zu Ihren Eltern, die zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus sind. Und die lassen Sie aber wieder von zwei Nonnen zurückbringen und sie klammern sich an den Gitterstäben des Bettes fest, weil sie nicht von ihren Eltern getrennt werden wollen. Ja, aber man hat mich weggerissen und der Riss war mehr als physisch und ein anderes, ganz anderes Leben fing an unter einem ganz anderen Namen, Paul-Henri-Marie Ferland. Also kein Paul Friedländer oder Paul Friedländer. Da blieb ich eigentlich 3,5 Jahre. Und Sie wurden ein richtig frommer, gläubiger Katholik? Genau. Am Anfang nicht. Ich versuchte so eine Art Selbstmord. Ich hatte Fieber, ich wusste es. Und ich mit dem Fieber ging im Winter 42, dann kalten Floß. Angezogen und mit allem, mit Fieber in das kalte Wasser. Ja, ich wusste, dass ich dann sehr krank würde. Und das in der Tat wurde ich sehr krank für Wochen. Ich hatte Diphtherie. Als ich dann doch davon rauskam, wurde ich, würde sagen, ein anderer. Alles hat sich geändert. Sie waren 10 Jahre alt und wollten sterben. Ja, aber wissen Sie, so ist es. Ich war, wie gesagt, sehr krank und dann wurde ich wie neu geboren. Paul-Henri. Paul-Henri-Marie. Ferland. Voilà. Ein junger Katholik. Und dann kam 1944, die deutschen Truppen in Frankreich kapitulierten. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wann erfuhren Sie, dass Ihre Eltern tot waren? Plötzlich, also am Anfang wartete ich, dass sie zurückkommen und hatte keine Ahnung, dass etwas Schreckliches passierte. Und eine Freundin von meinen Eltern kam auf Besuch in meinem Internat, um mich zu sehen. Und fragte so, würde ich nicht gern zu meiner Großmutter in Schweden oder zu meinen Onkeln in Palästina? Ich sagte, aber ich warte ja auf meine Eltern. Da antwortete sie, ja, deine Eltern kommen ja nicht zurück. Das war ein bisschen abrupt, aber so war es. Ich wollte eigentlich nicht weg. Weil ich war einmal ja herausgerissen aus meiner Umgebung, meine Eltern und meine Familie und alles. Ich war ein Einzelkind und jetzt würde man mich wieder rausreißen aus diesem Internat, wo ich wollte Priester werden und so. Aber man hat mich rausgenommen, ein Vormund, den meine Onkeln ernannten, war für mich verantwortlich. Und dieser Vormund war ja ursprünglich ein russischer Jude, der in den 20er Jahren nach Frankreich gekommen war, ein Händler, der nun also weder mit ihrer Familie, mit ihren Eltern, was ja so das typische jüdische, assimilierte, gute Bürgertum darstellte, noch mit ihrem katholischen Internat dieser zweiten Welt, die sie kennengelernt hatten, irgendetwas zu tun hatten. Nein, das war eine dritte Welt. Ich habe immer, als ich diese Erinnerung gelesen habe, Herr Friedländer, es hat mich so berührt. Ich habe immer gedacht, oh Gott, dieses arme, einsame Kind, das sie waren. Naja, es gab auch schlimmere Sachen, aber ja, ich war déraciné, sagt man auf Französisch. Entwurzelt oder, auf Deutsch, ja. Ja, genau, oder ein Luftkind, wenn dann später ein Luftmensch. Saul Friedländer ist heute zu Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Und Herr Friedländer, wir können in dieser Sendung ja leider nur Teile Ihres bewegten und auch bewegenden Lebens besprechen. Sie wurden in Prag geboren, Sie sind in Frankreich auf ein katholisches Internat gegangen, dann später auf ein normales Gymnasium, aber 10 Tage vor der Abiturprüfung sind Sie abgehauen nach Israel. Das war 1948. Israel war gerade ein paar Wochen jung. Sie lernten Hebräisch, haben ihr Abitur gemacht, ihren Militärdienst geleistet. Jetzt denke ich mal 1948, ein junger Mann von 15, falls man überhaupt schon von Mann sprechen kann, in einem noch jüngeren Staat. Fühlten Sie sich dort dann endlich sicher? Sicher oder zu Hause? Erstmal nur sicher. Sicher, ja, sicher, doch. Ich sah die Lage. Der Krieg entwickelte sich zu einer Reihe von israelischen Victories. Siegen, der Krieg mit den Arabern. Ja, und ich sah das, ja, man war dort sicher, ohne Problem. Aber zu Hause am Anfang, und ich wollte dazu gehören, das war ja, das war der Sinn dieser ganzen Sache. Ich hatte keine Familie, ich hatte keine Umgebung, die für mich normal war. Ich war nicht geschützt als Individuum. Sie waren wieder in einer fremden Kultur. Ja, ich kam jetzt noch einmal in eine fremde Kultur, aber da fühlte ich, dass ich jetzt dazu gehörte. Aber das war eine Täuschung. Ich machte Abitur auf Hebräisch und arbeitete eine Weile, dann ging ich ins Militär und wollte wieder nach Frankreich zurück, um zu studieren, aber auch, weil ich eine schreckliche Sehnsucht hatte, wieder Frankreich zu sehen. Sodass ich war zu Hause, aber nicht eigentlich, auch nicht in Frankreich. Das ist das Merkwürdige. Und Sie haben es dann ja aber geschafft. Sie sind ja 5 Jahre später, also 1953, sind Sie ja zum Studium nach Frankreich gegangen, an die renommierte Sciences Po. Genau. Und haben wie immer und überall exzellente Noten. Ja, ja, das war alles schön. Aber ich entschied mich, also Zeit zu nehmen und ein bisschen zu denken, wohin ich eigentlich wollte, wo ich leben wollte, und fuhr nach Schweden, wo ich einen Onkel hatte, der ein Anthroposoph war und leitete eine Anstalt für Männer, die behindert waren. Geistig behindert. Geistig behindert. Und blieb da ein Jahr, lernte ein bisschen Schwedisch. Ach so. Ja, aber nicht viel, aber ein bisschen. Und wurde zum Betreuer von einer Gruppe von diesen Jungs. Aber ich dachte nicht, dass ich dort bleiben werde. Herr Friedländer, Sie haben gerade gesagt, zu Hause und doch nicht. Ja. Also Tschechoslowakei, Frankreich, Israel, Frankreich, Schweden. Und eigentlich in diesem Hin und Her von Orten ging es dann ja ihr ganzes Leben weiter. Sie wurden Wissenschaftler, Professor, Lehrstuhlinhaber und haben fast immer, glaube ich, an 2 Universitäten gleichzeitig gelehrt, die in 2 verschiedenen Ländern lagen. Also lange Zeit in Genf und Jerusalem, dann Genf und Tel Aviv, dann Tel Aviv und Kalifornien. Was so klingt, als wenn es eigentlich für Sie nie wieder so etwas gegeben hat wie ein richtiges Zuhause, wo Sie sagen, hier bleibe ich. Ja, ist richtig. Obwohl es ein bisschen schwer ist, dies zu sagen in so einer Art klare Form, weil ich inzwischen, ich bin ja 59 geheiratet, dann 60 ist mein erster Sohn geboren und dann ein zweiter und dann meine Tochter und heutzutage sind es viele Enkelkinder. Die sind auch mein Heim, nicht wahr? Aber wie kann ich sagen, kulturell war ich französisch letzten Endes. Auch wenn ich in Amerika oder in Israel lehre oder lehrte, meine Notizen sind immer auf Französisch geschrieben worden, was merkwürdig ist, weil ich lehrte entweder auf Hebräisch oder auf Englisch, nicht wahr? Aber die Notizen, nicht, dass ich es gleich gemerkt habe, ich musste übersetzen, als ich lehrte. Jedenfalls zu Hause, nein, zu Hause, ja, ich könnte sagen, dass vielleicht ist Israel, ich will es nicht so klar sagen, weil es nicht wahr wäre. Ich fühle mich hingezogen, wenn eine Gefahr da ist. Es ist also eher eine instinktive Bindung. Aber wenn das Flugzeug jetzt in Tel Aviv landet oder in Paris oder irgendwo oder in Berlin, dann selbstverständlich fühle ich mich nicht zu Hause. Ich bin da und kenne alles, was zu kennen ist. Und nein, zu Hause im normalen Sinne wie eine Heimat, Verwurzelung in einem Land und in einer Scholle, das gibt's für mich nicht. Sie haben gerade gesagt, 59 geheiratet, 3 Kinder, der erste Sohn Eli, 1960 ja, geboren. Und Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, Sie haben Ihre Söhne zumindest immer als Rache empfunden. Ja, es ist nicht, die Übersetzung ist ein bisschen zu stark, aber als, ja, ich kenne kein anderes Wort, sagen wir Rache gegen Schicksal, das ist im Original Englisch und war irgendwie ins Deutsche nicht übersetzt, aber eine Art der Schicksal hat mich so hingeworfen und jetzt aber, es geht weiter, hier habe ich einen Sohn, ich bin doch am Leben und dann kommt ein anderer Sohn und noch eine Tochter. Und ich verstehe, es gibt tatsächlich kein richtiges, gutes deutsches Wort dafür. Also in dem Sinne, Sie sollten ermordet werden. Ja. Und jetzt nicht nur, dass Sie leben, sondern Sie schenken noch weiteren Juden das und Leben. Und das französische Wort ist nicht so. Vengeance. Oder Revanche. Ach, Revanche. Nein, kein Vengeance, Revanche. Und, Revanche kann man auch auf Deutsch sagen. Ja, ja, Revanche. Das ist was anderes. Auf Deutsch ist etwas anderes, ein bisschen. Ist ja klar. Die Sendung im Gespräch im Deutschlandradio Kultur heute mit Saul Friedländer. Wohin die Erinnerung führt, heißt Ihre jüngste Autobiografie. Herr Friedländer, wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne mal eine meiner Erinnerungen erzählen. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch mein Exemplar dieses ersten Bandes, das Dritte Reich und die Juden, die Jahre der Verfolgung, zur Hand genommen und erinnere mich noch gut, als Sie das Buch in Berlin vorgestellt haben und habe sogar aufbewahrt den kleinen Flyer vom Verlag. Deswegen weiß ich, dass es am 29. März um 19 Uhr in der jüdischen Gemeinde zu Berlin war. 1998, das ist 18 Jahre her und mir hat sich eine Szene wirklich eingeprägt. Also erst sprach ein deutscher Herr vom Verlag, dann sprach ein deutscher Professor, beide ganz korrekt, so typisch deutsch, steif, abgelesene Reden. Und dann kam sie, also ich kannte sie ja gar nicht, Frau Herr. Und sie sprachen frei, größtenteils, und über die Reichspogromnacht 1938 und erzählten eine kleine Szene. Und ich habe es dann jetzt wiedergefunden in dem Buch, weil sich mir das so eingeprägt hat, nochmal, ich hatte den Namen des Ortes vergessen, Wittlich, eine kleine Stadt im Moseltal. Ja. Und Sie zitieren da aus Zeitzeugenberichten, da wurde eine Metzgerei demoliert, weil die einem jüdischen Ehepaar gehörte. Und der Mann war schon auf einem Lastwagen und die Frau, Marx hieß sie, stand dort händeringend, vollkommen verzweifelt. Und sie trugen das auch so vor und sagte, warum tut ihr uns das an? Was haben wir euch jemals getan? Ja. Darf ich Ihnen die Fortsetzung dieser Geschichte erzählen, die gerne, nirgendwo ja. Aufkommt? Das schilderte ich, weil ich es so prägnant fand. Aber gut, Jahre sind vorbeigegangen und als ich in einer Konferenz war, in München übrigens, kam eine junge Person und sagte, wissen Sie, ich will Ihnen einen Gruß von meiner Großmutter ausrichten. Meine Großmutter lebt in Wittlich und sie war bei dieser Szene, also ganz alte Dame. Die Juden von Wittlich sind alle umgekommen, aber ihre Sachen sind geblieben. Polster, Decken, ein Bett. Und es war verteilt an die Einwohner der kleinen Stadt. Aber jetzt, was können sie damit machen? Sie können es nicht wegschmissen und sie können es nicht benutzen. Die Leute sind weg, aber da sitzen diese Sachen, die den Leuten, den Juden gehörten. Und die Einwohner, die das bekommen haben, die sind davon wie, kann man sagen, heimsuchen oder so etwas. Ja. Also stellen Sie sich vor, damit zu leben, Sache, die den Toten gehörten, den Toten, die ein Teil von der Gemeinde einmal waren und man hat sie verlassen und man hat sie nicht geschützt und hier sind nur die Sachen. Eine ständige Mahnung auch und ja. Eine Heimsuchung. Ich habe diese Szene erzählt, weil mich das damals, also es war für mich ein ganz neues Erlebnis. Sie waren ja Wissenschaftler, Historiker und ich hatte gerade diese beiden deutschen Redner erzählt, die auf ihre typische ja. Art da ihre Reden lasen. Und sie waren, das war aber ganz anders. Sie waren emotional beteiligt und sie sprachen das auch so. Und ich glaube, nicht nur ich, das ganze Publikum war auch emotional erschüttert. Also das war so ein ganz neuer Ton. Ist ja auch nicht umsonst, dass ich mir das 18 Jahre lang gemerkt habe. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis eigentlich. War das auch Ihr Ziel, Herr Friedländer? Wollten Sie das erreichen? Na, überhaupt nicht. Nein, ich erzählte und dachte an mein Buch, aber nicht wirklich an das Publikum. Das haben Sie mitbekommen, weil vielleicht mein Stil ist anders als der von manchen deutschen Professoren. Aber das hat nur mit meiner Person zu tun und nicht mit einer. Aber ich glaube, es hat schon auch mit Ihrer Methode zu tun. Also in diesem Band wie auch in dem zweiten, die Jahre der Vernichtung 1939 bis 1945, nicht nur, dass Sie eine unglaubliche Fülle an Material verarbeitet haben, sondern eben immer wieder auch ja die Zeitzeugen, die Opfer über Briefe, über Tagebuchaufzeichnungen zu Wort kommen lassen. Und wir deswegen ja auch immer wieder in die Position, eine Sekunde nur vielleicht versetzt werden, der Person, wie sie das damals gesehen und erlebt haben. Heute wissen wir ja, post festum weiß man immer, was passiert ist, aber dass man nochmal diese Erschütterung, es ist ja viel Schlimmeres passiert als zertrümmerte Schaufensterscheiben, ja, ja. Aber gerade diese Fassungslosigkeit der Frau und diese ja. simple Frage, was haben wir euch je getan? Ja, also das war absichtlich. Nicht in meinem Vortrag, aber dann im Buch selbstverständlich. Das war absichtlich aus vielen Gründen. Meine Absicht war, eine integrierte Geschichtsdarstellung der Shoah zu schreiben. Das war wirklich kompliziert, weil es ging nicht um ein Land und eine zentrale Behörde, wie im ersten Band, wo er meistens über NS-Deutschland gesprochen war und dann Österreich, klar, und Böhmen, aber im Großen und Ganzen eine Einheit. Wenn es dann auf die Shoah kam, dann war es das ganze besetzte Europa, ja. Aber auch andere Länder. Nun, erstens musste ich irgendwie lösen, dieses Problem, dies darzustellen, ohne das chaotisch darzustellen. Gut, das habe ich mit Zeiteinheiten gemacht, die sehr kurz sind. Aber wo alles zusammenkommt, sagen wir, als die Deutschen einmarschieren in Warschau, dann selbstverständlich hört man die Stimmen von Warschauer Juden, aber auch die Gedanken von den jüdischen Leitern in Palästina oder in Paris. Also ich dachte, dass diese integrierte Geschichte, nur diese Art konnte die richtige Dimension der Ereignisse zeigen. Und ich wollte unbedingt die jüdische Dimension hineinbekommen, wegen Debatten früher mit Martin Broschat und anderen, die dachten, dass die Juden nicht imstande sind, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Weil sie ja selbst so betroffen sind. Ja, ja. Was ja deutsche Historiker nie davon abgehalten hat, über deutsche Geschichte zu schreiben. Genau. Aber es ist ja wirklich eine Frage, Herr Friedländer, wie ging es Ihnen denn beim Schreiben dieser, Sie haben insgesamt, ich weiß gar nicht, 10, der erste Band ist 1997, glaube ich, erschienen auf, ja, und dann 98 es, auf Deutsch, 2006 der zweite. 16 Jahre. Genau, es ging ja tatsächlich auch um Ihre Eltern, Ihre Tante, Ihre Familie. Ja, das ist richtig, aber ich war ganz bewusst von meiner Subjektivität, aber ich versuchte ganz bewusst, das zu kontrollieren. Ich meine, was ich schrieb über die Opfer als ein Teil dieser Geschichte, aber nicht ein passiver Teil, wie das immer vorkam. Man beschreibt die Maschine der Tötung, aber niemand, die Opfer sind wie eine passive Masse, nicht wahr? So und so viele Tote in dieser Stadt und so viele in dieser Stadt. Also das wollte ich nicht. Ich wollte das jüdische Leben bis zum Tod, nicht wahr, zeigen, aber auch nicht als Beschreibung von Institutionen. Hm. Ich wollte für ganz kurze Momente die Normalisierung, dass Geschichtsschreibung mit sich bringt, irgendwie zerbrechen. Ja. Und ich habe lange gedacht, wie macht man das? Ich wollte dem Leser das Gefühl geben, dass es etwas, das unglaublich ist. Selbstverständlich, Geschichtsschreibung erklärt alles, warum dies und warum das, und alles ist fast normal. Aber wenn die Stimmen der Opfer plötzlich ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungen, ihre Fantasien und so weiter plötzlich in der Geschichte hinein sich so melden, dann der Leser bekommt das Gefühl, ja, also für einen Moment, ja, ist schrecklich. Und dann geht's weiter, nicht wahr? Aber es hat einen Effekt. Oder das wollte ich jedenfalls. Das haben Sie auf jeden Fall auch erreicht. Sie haben ja auch 2007 dann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und in der Begründung hieß es unter anderem, dass Sie eben, indem Sie den Opfern ihre Stimme zurückgeben, ihnen auch ihre Würde zurückgeben. Genau. Und wenn man so will, Ihrer Methode treu bleibend, haben Sie in Ihrer unglaublich bewegenden Dankesrede ja aus Briefen Ihrer Familie zitiert. Der Historiker Saul Friedländer ist heute unser Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Herr Friedländer, Sie leben jetzt seit vielen, vielen Jahren in den USA, in Los Angeles, länger als in irgendeiner anderen Stadt in Ihrem Leben. Welchen Unabhängigkeitstag feiern Sie denn eigentlich, den amerikanischen oder den israelischen? Weder den ersten noch den zweiten. In den USA, also ist vielleicht ein bisschen zynisch gesagt, der Unabhängigkeitstag und auch Memorial Day für die Toten, das sind Tage, wo man wirklich einkaufen kann. Man kauft. Nein, es ist ein bisschen karikaturell. Amerika hat viele große Eigenschaften und ich bin nicht der typische Kritiker des amerikanischen Lebens, obwohl ich mich dort nicht zu Hause fühle. Ich fühle mich dort, ich sagte im Buch, im Exil, mit Fragezeichen. Nun leben Sie ja auch nicht in New York oder Boston, sondern auch noch in Los Angeles. Ist ich habe dort gelehrt. Ja, Sie haben dort auch gelehrt. Und Sie leben jetzt aber auch schon sehr, sehr lange dort. Also irgendwas muss Ihnen ja, Sie sagen, Sie sind dort nicht zu Hause, aber irgendwas muss Ihnen da ja auch gefallen. Vielleicht gefällt Ihnen ja gerade, dass da nichts Sie an Europa erinnert. Sie haben etwas da gesagt, das eigentlich richtig ist. Die Last der Vergangenheit existiert dort nicht. Ich habe über die Shoah gelehrt, an der UCLA, die Universität California, Los Angeles. Das ist ja klar, aber im normalen Tageslauf. Es ist nicht wie in Israel oder auch in Deutschland, wo jede Assoziation dann uns zurückführt auf irgendeine Vergangenheit. Ich lebe mit meinen Erinnerungen so, aber muss nicht überall darüber hören. Das kalifornische Amerika ist ahistorisch. Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, Ihre zentrale Identität sei, dass ich bin Jude, der unauslöschlich von der Shoah gezeichnet ist. Die hat ja Ihren Lebensweg bestimmt. Genau. Wie würden Sie sagen, wie weit bestimmt sie denn Ihr Leben heute noch? Ja, immer noch, ob ich es weiß oder nicht. Also wissen Sie, ich habe es ja geschrieben, deswegen darf ich es auch sagen. Ich nehme ja wirklich viele Beruhigungsmittel, schon seit 40 Jahren, jeden Tag, um nicht immer von Angst irgendwie betroffen sein. Also das ist nicht normal, weil ich bin jetzt daran gewöhnt. Ich kann nicht jetzt plötzlich aufhören, obwohl ich es gerne tun würde. Aber es ist sehr gefährlich eigentlich, plötzlich nach so vielen Jahren. Und also gut, da würde ich weitermachen, aber da lebe ich ziemlich ruhig damit und arbeite auf meine Arbeit, also nicht mehr auf die Shoah, damit ist Schluss. Als ich den Friedenspreis bekam, wurde für mich klar, dass das ein Schlusspunkt war. Es war nicht eine Rede in den Briefen, die ich las. Ich las ja einen Brief von meiner Tante, die Schwester meines Vaters, die in Prag geblieben war, und sie schreibt an meine Großmutter, die nach Schweden entkommen war. Wir haben gerade gehört, dass wir nach dem Osten transportiert würden. Weißt du, ich freue mich eigentlich hinzufahren, weil ich werde viel näher an Elli und Hans. Hans ist mein Vater, Elli ist meine Mutter. Und ich hoffe, die dort zu treffen. Also als ich das las, und das war das letzte Wort, wusste ich, jetzt ist Schluss nach vielen Jahrzehnten. Dann folgte noch ein Buch über Franz Kafka, nun also die Autobiografie, wohin die Erinnerung führt. Und ich finde die unter anderem auch deswegen so sympathisch und lesenswert, weil sie eben so offen von Schwächen schreiben, auch von ihrer inzwischen eben leider vorhandenen Tablettenabhängigkeit, auch von Fehlern. Und also neben vielem Bemerkenswerten in diesem Buch fand ich nochmal besonders bemerkenswert, dass sie offenbar an sich selbst ganz besonders hohe Maßstäbe legen, nicht nur was die Leistung angeht, sondern auch was das ethische Handeln angeht. Sie schreiben zum Beispiel, das sei Ihnen heute peinlich, dass Sie nicht schon 1967 nach dem Sechstagekrieg gesehen hätten, was eine Besatzung den Besetzten antut, also heute sagt man eben den Palästinensern antut. Und Sie gehen ja noch weiter und sagen, die Lehre, die man aus der Shoah ziehen könne, sei, erhebt euch gegen das Unrecht. Genau. Und ich hatte sofort Ruth Klüger im Ohr, eine andere Überlebende des Holocaust. Die sagt ja, Auschwitz war zu gar nichts gut. Auschwitz war keine Besserungsanstalt. Ich muss den Kontext erklären. Leute in Israel und nicht nur in Israel benutzen ja dieses Martyrtum, sagen wir, um zu sagen, die ganze Welt ist gegen uns und wir müssen stark sein, uns auch verteidigen, keine Schwäche und so weiter. Wir haben schon etwas gelernt, das wir nie vergessen würden. Und das hat ja öfters die Politik gegen die Besetzten geführt. Und heutzutage, also die heutige Regierung in Israel, ist ja extrem rechts und will unbedingt keinen palästinensischen Staat. Und diese Siedlungen sind ja deswegen so schnell hingestellt. Ich bin ganz dagegen, aber nicht nur wegen den Palästinensern. Das ist ja selbstverständlich auch meine Sorge, dass da etwas ganz Unrechtes ist. Aber auch, weil dies den jüdischen Staat in eine Sackgasse führen wird. Entweder wird Israel ein demokratischer Staat neben einem palästinensischen Staat und wird weiterleben, mit Schwierigkeiten wahrscheinlich. Aber jedenfalls die Lage wird sich langsam normalisieren. Oder die andere Möglichkeit ist Apartheid. Und das kann ich nicht ertragen, aber dann auch viele andere in Israel. Aber es ist nicht die Mehrheit. Herr Friedländer, wir haben mit Deutschland begonnen. Ich würde auch gerne mit Deutschland enden. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Ihre Tochter Michal hier in Berlin lebt, mit ihren Kindern auch. Ja. Ist das für Sie eigentlich schwierig oder ist das vielleicht sogar ein Zeichen der Hoffnung oder weder noch? Es war vielleicht etwas, das mich so erstaunte am Anfang, aber die wohnt hier schon jahrelang. Aber dann habe ich es gut verstanden. Eigentlich, es gibt viele Israelis in Berlin und Künstler und so. Sie ist Pianistin, ja. Ja, sie ist Pianistin. Ihr Mann, der Deutsche ist Dirigent, Karl-Heinz Steffens. Also, und da sind die kleinen Buben, die sind die jüngsten, meine Enkelkinder, 10 und 4, also wirklich klein. Die sind ja so lieb und ich bin hier und komme auch meine Tochter besuchen oder die kommen zu mir. Aber jedenfalls, es ist fast normal. Herr Friedländer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei uns. Ja, vielen Dank. Und die Autobiografie von Saul Friedländer heißt »Wohin die Erinnerung führt« und ist bei Beck erschienen. Hier geht es in wenigen Minuten weiter mit den 10 Uhr Nachrichten. Danach folgt unser Literaturmagazin Lesart mit Jörg Margenau. Mein Name ist Susanne Führer. Tschüss.